Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer suchen wir eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die Person ist interessant und so sind es auch die Hinweise. Und nun geht es los mit A. Hallo Jürgen, hallo Judith. Wir haben nämlich immer noch hallo. Judith bei uns. Das ist sehr schön. Eigentlich musst du ja sagen, wir haben wieder Judith bei uns, weil der liegt ja jetzt mindestens mal eine Woche dazwischen. Ja, die ist immer noch da. Die ist einfach einen ganzen Monat lang in unserem Herzen. Ach so. Das ist schön. Ohne in den Ohren. In der Tat, das ist richtig. Und ich bin sehr gerne bei euch, weil es macht großen Spaß. Jo, schön, dich hier zu haben. Jürgen, ich weiß, du hast uns jemand vorbereitet oder vorbereiten lassen. Erzähl's uns. Also ich habe heute mal wieder meinen Schreibtisch aufgeräumt und dabei eine E-Mail gefunden. Und ja, das ist wirklich so. Und zwar, und ich mache jetzt nicht den Fehler und lese die E-Mail vor und da verrate damit schon wieder die Hälfte der Hinweise. Nein, ich möchte nur kurz nochmal meine Grüße nach Weimar schicken an Candy. Und die liefert auch gleich in ihrer E-Mail, oder ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß gar nicht, ist das wirklich, da steht's. Nämlich gleich die drei Antworten auf die üblichen Fragen mit. Ja, ich heiße wirklich so. Nein, das ist kein Künstlername. Ja, normalerweise ist das ein Frauenname. Also es ist ein Er. Ja, warum nicht? Warum nicht? Der möchte sich bedanken mit diesen 10 vorbereiteten Hinweisen auf eine Person. Und er wünscht sich, das möchte ich auch noch kurz anmerken, ich lese das mal schnell vor. Ansonsten, danke für die vielen Stunden absurder Geschichten. Ich wünsche mir mal wieder eine Langfolge, in der Lord Dominic ähnlich gefordert wird wie bei Karl Tänzler. Das fand ich schön. Ja, ich frage mich ein bisschen, ob wir die in unserer letzten Folge ein Stück weit mit damit hatten. In unserer letzten Folge? Das war Regionalliga verglichen mit Karl Tänzler. Das stimmt natürlich. So, habt ihr ein bisschen Zeit mitgebracht. Das sind 10 Hinweise, aber sie sind auf mindestens 2 Seiten verteilt. Erstens. Na dann. Ach so, die Überschrift lautet Chingdarasa Bum. 10 Hinweise, personenweit nicht mehr unter uns. Erstens. Geboren bin ich am 13. März 1911 in Tilden, Nebraska. Mein Vater war Marinesoldat, was uns einige Umzüge bescherte. 1921 San Diego, 1924 Bremerton und Seattle und 1927 schließlich Guam. Philipp sagt jetzt gleich, also ich kenne nur eine Person, die genau diese Orte in ihrem Leben bewohnt hat. Es ist Freddie Mercury. Nein, also ich nehme eine andere Person. Warte, ich habe hier noch zwei andere Personen. Sekunde, nein, das machen wir anders. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich weiß, wie die Person ist, weil ich nämlich genau die Person, glaube ich, rausgesucht habe. Deswegen würde ich jetzt einfach nichts sagen und die Judith raten lassen, weil das jetzt einfach großer Zufall ist. Philipp, und bist du Candy aus Weimar? Nein, ich bin nicht Candy aus Weimar. Aber ich habe mir genau diese Person mal angeguckt, um sie vorzubereiten. Ich habe sie, glaube ich, sogar irgendwo aufgeschrieben schon. Von daher, ja, ist das jetzt halt Zufall. Dann, Judith, liegt jetzt großer Druck auf dir. Außer ich sage irgendwann zwischendurch wieder ein, nee, doch nicht. Oder du liest einfach deine Hinweise, die du mal vorbereitet hast, mitten rein. Ja, warte mal, ich kann mal gucken, ob ich die tatsächlich hier habe. Also, ich lese derweil mal weiter. Ja, sehr gut. Ja. 1928, damals noch auf Guam, begann ich mit dem Verfassen von Kurzgeschichten. 1936 entdeckte ich, inzwischen zurück in den USA, den noch weitgehend unerschlossenen Markt der sogenannten Pulp Stories für mich. Ein Jahr später erschien mein erster Roman, Buckskin Brigades. Ich bin der Autor von angeblich etwa 100 Sachbüchern, über 220 Romanen, von denen manche in über 50 Sprachen übersetzt wurden. Entschuldigung, das war ein sehr langer Hinweis. Pulp Stories muss ich einen Schluck zu mir nehmen. An Raymond Chandler denken? Nein, der ist es nicht. Der ist es nicht. Philipp, hast du deine Hinweise schon? Nein, ich bin gerade auf der Suche. Dann lese ich weiter. Sehr gut. Dann lese ich weiter. Drittens. Nach meiner Rückkehr in die USA heiratete ich das erste Mal. Wichtiger aber, ich beschäftigte mich neben dem Schreiben mit Okkultismus. Dabei arbeitete ich mit Jack Parsons, laut Werner von Braun, der wahre Vater des US-amerikanischen Raumfahrtprogramms, und nebenbei Schüler Aleister Crowley zusammen. Aleister war sehr erbost, als wir ankündigten, ein magisch optimiertes Kind, ein sogenanntes Moonchild, zu erzeugen. Es wird relativ früh schon relativ absurd, stelle ich gerade fest. Das stimmt. Das ist ja absurd. Und ich habe schon einige echt tolle Podcast-Folgen über Aleister Crowley gehört, tatsächlich, witzigerweise. Sagt euch der was? Nee. Aleister Crowley? Ja. Ja, schon. Erzähl davon. Oder vielleicht kurz. Nee, der ist doch einer der führenden, also wenn heute irgendjemand irgendwas mit Satanismus meint, meint er meistens auch Aleister Crowley. Mir auch so, ähnlich hätte ich, so ähnlich hätte ich es auch geschrieben. Ah, ja. Okay. War so ein ganz, ganz bekannter, der so Satansbeschwörungen und so Kram gemacht hat. Ah. War Brite, glaube ich, der war kein Amerikaner. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, spontan, ohne das aber genau zu wissen. Also irgendwie so eine weirde Mischung. Er war Okkultist, er war Schriftsteller, er war Bergsteiger und hat sich da hat da sehr spannende Literatur verfasst. So. Jetzt, wo ich so höre, der wäre mal super, super geeignet für eine A-Folge. Den merke ich mir mal. Ja, doch. Also. Viertens. Unsere Zusammenarbeit endete, als ich Parsons Yacht klaute. Dass seine ehemalige Freundin Sarah mit an Bord war, war der Freundschaft sicher auch nicht zuträglich. Das wusste ich nicht. Ich glaubte, dass es kein Unwetter war, das das Schiff kentern ließ, sondern Parson, der, nachdem er den Diebstahl von Boot und Frau entdeckt hatte, einen Dämon beschwor. Ja, also würde ich, glaube ich, auch machen. Also jetzt wird so ein bisschen hier, jetzt klingt es schon nach Lovecraft hier. Aber irgendeine Idee, in welche Richtung das geht? Nee, ich stehe mal von Satanismus abgesehen. Ich stehe voll auf dem Schlauch. Dann lese ich mal weiter mit Hinweis Nummer 5. Ich heiratete am 10. August 1946 eben jene Sarah. Die Ehe wurde recht schnell wieder geschieden. Sarah erhielt 1951 nach einem schmutzigen Prozess und darauf folgenden deftigen Schlagzeilen das Sorgerecht für unsere Tochter Alexis, die ich zuvor nach Havanna entführt hatte. Gericht, auch Mud Wrestling. Da gibt's dann die schmutzigen Prozesse. Was? Ja, in so einer Multifunktionsarena, wo Schlammwrestling, ach so, aber auch Gerichtsprozesse stattfinden, wenn die Stadt halt nicht so groß ist, dass man so viel Platz hat. Also ich war jetzt gerade gedanklich auch noch bei der, hier steht noch was in Klammern, aber ich krieg's nicht gepasst, ob das jetzt ein Gag ist oder wirklich so da stand. Oder, also da ist noch ein Zitat aus dem San Francisco Chronicle, wie denn diese Schlagzeile lautete. Und da steht, gesuchte Person is insane, says his wife. Also entweder hat er das jetzt nur halb übersetzt oder die haben irgendeinen Gag gemacht, den ich nicht verstehe. Aber seiner Frau nach zu urteilen, war er wohl verrückt. Also ich glaube, das haben wir schon etabliert in den letzten Hinweisen, dass der nicht ganz sauber war. Sechstens. Er aus dem Scherz. Oh, Moment. Ja, bitte. Oh, Moment. Da fällt gerade ein Groschen. Klong. Klonk. Reden wir zufälligerweise über jemanden, der in seiner Folge eine Gemeinschaft gründet, in der es zum guten Ton gehört, sich das Hirn aus dem Leib zu schwitzen. Du kommst mir da jetzt doch nicht mit Gegenhinweisen, wo ich raten muss, ja? Ich stelle hier die Fragen. Gegenhinweise ist ein schönes Wort. Also, Philipp, habe ich recht? Das mit dem Schwitzen kenne ich jetzt nicht, aber die anderen Worte, die du alle genutzt hast, würde ich sagen, ja. Sind sehr nahe dran, ja, irgendwie. Also ein Mann, der Science Fiction geschrieben hat. Und Pulp und Sachbücher. Und Pulp und es manche Leute gibt, die an diese Science Fiction halt nun auch tatsächlich glauben. Ja. Ja. Hm. Okay, dann sind wir jetzt hier, glaube ich, wieder auf einem Stand der Dinge. Hier ist noch eine wahnsinnig geile Fußnote, die ich noch nicht in einem Hinweis zuordnen konnte. Soweit müssen wir auf jeden Fall noch lesen. Das, okay. Das finde ich interessant. Wir lassen es halt so lang für unsere Zuhörenden spannender. Also wenn du es noch nicht lösen möchtest, dann lese ich einfach mal weiter. Ja, mach mal. Eher aus dem Schmerz eines befreundeten Autors heraus entstand 1954 eine, nun ja, Organisation, die auf einem meiner Bücher beruhte. Heute gehören dieser über 100.000 Menschen an. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, es sind mehr. Die Zahl kommt mir irgendwie vergleichsweise gering vor, dafür, dass die so ein wahnsinniges Medienecho und so Medieninteresse haben. Mhm. Aber vielleicht haben die einfach nur wahnsinnig prominente Mitglieder. Das kann natürlich auch daran liegen. Auch, ja. Kleine Männer mit großem Ego. Auch das, ja. Das wäre eine schöne TV-Show. Bitte? Wäre ein guter Name für eine TV-Show, so als Untertitel. Mhm, das stimmt. In den 1960er Jahren betätigte ich mich als Erfinder. Eines der Geräte soll den Schmerz von Tomaten messen, wenn man diese aufschneidet. Und dazu ist auch die Fußnote mit einem Link, der mir jetzt auf ausgedrucktem Papier hier leider überhaupt nichts bringt. Ist er wenigstens ausgeschrieben oder ist er einfach nur, oder ist es ein Wort, das unterstrichen ist? Nee, soll ich euch den auch noch vorlesen? https metro.co.uk/wp-content/upload/2016/03/ad-19960211266.jpg. Und die Zusatzzahl ist die 7. Ich habe noch eine Fußnote, aber die ist nicht annähernd so schön und spannend, glaube ich. Also das Gerät würde mich tatsächlich sehr interessieren, das werde ich dann mal noch googeln. Derweil lese ich aber mal noch Hinweis Nummer 8. Meine dritte Frau, Mary Sue, leitet Mitte der 70er Jahre als meine Stellvertreterin die Operation Schneewittchen unserer Organisation. Amerikanische Behörden wurden dabei unterwandert. Das gilt als die bis heute erfolgreichste Infiltration mit etwa 5000 eingeschleusten, Anführungsstriche, Agenten. Ja, und deswegen, also vielleicht deswegen, vielleicht aber es ist ja in Deutschland so heute so, wenn du da irgendwo im öffentlichen Dienst arbeiten möchtest, musst du unterschreiben, dass du nicht dieser Organisation angehörst. Ist es so? Ja. Mhm. In Deutschland, interessant. Ja. Musst du sogar einen Zettel unterschreiben, als ich als, also für die Uni gearbeitet habe, als als ja, Hiwi, ja, musste ich auch. Tutorium und Co., genau. Und auch für sämtliche Ferienjobs in irgendwelchen Behörden, ja, musst du immer angeben, ich gehöre da nicht dazu. Aber dass das bei uns so Auswüchse hat, so dass das so Wellen schlägt, irgendwie, das ist dann auch wieder merkwürdig, finde ich. Ist das hier bei uns ein Ding? Ja, schon auch. Warte mal, ich muss mal googeln, wo hier die lokale Annahmestelle ist. Wo man sich hier eintragen kann. Das würde mich dann doch mal interessieren. Neuntens. 1980 kam meine Science-Fiction-Trilogie um den Befreiungskampf weniger überlebender Menschen gegen außerirdische Besatzer auf den Buchmarkt. Die Verfilmung glänzte durch miese Kritiken, den achtfachen Gewinn der Goldenen Himbeere, 40 bis 50 Millionen Dollar Verlust und mit einer IMDb-Wertung von 2,5 ergibt das Platz 15 der schlechtest bewerteten Filme aller Zeiten. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt wirklich objektiv auch bewertet wurde von den Leuten. Filmkritiker Jonathan Ross fand alles an, Filmtitel scheiße, und hob unter anderem die Musik, die Dialoge, die Spezialeffekte, dazu den Anfang, die Mitte und besonders das Ende hervor. Also um eine IMDb-Bewertung von 2 irgendwas zu kriegen, musst du dich echt anstrengen. Also jetzt negativ. Ja, wobei, also da spielt, glaube ich, mehr mit als rein der Film. Naja, klar. Der ist garantiert kacke, aber da gibt es garantiert schlimmere und schlechtere Filme. Das ist doch wie von dieser deutschen YouTuberin, die dann irgendwann einen Song produziert Kartoffelsalat? Hat. Kartoffelsalat? Nein, die den Song produziert hat. Also, ich finde, der Song ist einfach bedeutungslos, harmlos, aber der wurde dann irgendwann zum meist gedownvotetem Video in ganz Deutschland, weil halt Leute gesagt haben, ist alles so doof, die ist doof. Und ne, also das ist dann, wie du sagst, gar kein Ausdruck über die Qualität des Werks an sich, sondern der Reaktion der Leute da drauf. Ja, und ganz ähnlich war es mit dem Film Kartoffelsalat, den diese ganzen YouTuber hier zusammen mal irgendwie produziert haben, aber der war halt wirklich scheiße. So, das kommt halt da dazu. Also der Film, über den wir hier gerade geredet haben, ist übrigens Battlefield Earth, nur falls sich das jemand fragt, bei dem auch John Travolta mitspielt. Natürlich. Natürlich. der logisch auch Mitglied in dieser Organisation ist oder war, bin ich mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher. Ich gehe mal davon aus, dass man da nicht so leicht sich verabschiedet, vielleicht. Also der ist da bestimmt noch Mitglied, glaube ich. Zehntens, und dann können wir es ja endlich auflösen, ich bin schon so gespannt. Mhm. Gestorben bin ich 1986 an einem Schlaganfall. Was von mir bleibt? Eine esoterisch-pseudoreligiöse Lehre, deren Inhalte so abstrus sind, dass dagegen das fliegende Spaghetti-Monster völlig logisch erscheint. Ich bin Gene Roddenberry. Jetzt möchte ich es aber natürlich auch noch Judith überlassen aufzulösen, nachdem sie sich jetzt so schön zurückgehalten hat. Kannst du L. Ron Hubbard und das berühmte Buch, über das wir vorher gesprochen haben, heißt Dianetics. Ja, und weißt du, wofür das L steht? Das habe ich jetzt zum Beispiel hier auch noch gelernt gerade. Das war für mich neu. It sounds very Nein, das fresh. Weiß ich tatsächlich nicht. Du weißt es, Philipp? Hast du deine Unterlagen gefunden? Ja, Lafayette. Na, Lafayette. Ach stimmt, hatte ich schon mal gehört. Wieder sehr vergessen. Naja, man und ich weiß jetzt auch, warum ich überhaupt auf die Figur gekommen bin. Und zwar hat Weil kennt ihr aus Weimar, die jetzt 10 Hinweise geschickt hat? Nein, aber der wunderbare Podcast VMAF, die haben im Dezember nahezu alle Star Trek-Filme besprochen und sind dann irgendwann halt auch drüber gekommen, so ob Star Trek auch so ein bisschen, also ne, was zeichnet das für ein Universum und so. Und ich habe auch früher irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer Roddenberry und Hubbard irgendwie so hin und her geschoben in meinem Kopf. So ein, das wurde dann irgendwann in meiner Erinnerung ein, ja, der Typ, der das erste Star Trek geschrieben hat, ist auch der Gründer von Scientology. Hab ich dann irgendwann gefunden habe, so, nee, das stimmt dann wohl überhaupt nicht. Wie habe ich die zwei Personen vermischt? Und deswegen sind die bei mir irgendwie beide so ein seltsames Konvolut. Und genau deswegen habe ich mich jetzt zu dem Podcast mal über beide belesen. Und deswegen sind die so präsent. Sehr schön. Da bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Dominik, das hier ist für dich. So. Ich mag diese Wertschätzung, den du den Werken, die dir andere ein Heim bieten und darbringen, gegenüber ausdrückst. Meine Wertschätzung habe ich in den letzten, lass mich gucken, 17 Minuten und 20 Sekunden ordentlich Ausdruck verliehen. Jetzt geht es mir hier um Ordnung auf meinem Schreibtisch und da mache ich keine Gefangenen. Gute Einstellung. Dann keine Gefangenen machen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Und tschüss.